الله أكبر لا قسم ربي بخير جستني رقص القلوب المظلمات ربي الله وما لغيره نستجيب ومطلبه في كل أوقات الصلاة الله أكبر لا قسم ربي بخير جستني رقص القلوب المظلمات Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Allah oder ich fürchte Allah, wisst ihr, was das bedeutet? Er macht, was Allah ihm befehlt und er hält sich fern von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Allah, er macht alles, was ihm Allah befohlen hat und der Prophet alaihi salatu wasalam und er ist weit weg von dem, was Allah verbietet. Das bedeutet, ich habe Angst vor Allah. Wenn wir sagen, Allahs Religion, was ist Allahs Religion in Wirklichkeit? Allahs Gesetz, er hat sie gemacht, er ist der Gesetzgeber. Ja? Wenn du Angst hast vor Allah, dass er dich bestrafen wird, dann wirst du machen, was er sagt und du wirst dich fernhalten von dem, was er verboten hat. Aber wenn du sagst, ich habe Angst vor Allah, ja, aber machst ständig Sünden, offensichtliche, offene Sünden, dann bist du ein Lügner, Wayasin. دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة للزرقان للجن يوم أجر Die beste Wasiya, ja, der beste Rat, den dir jemand geben kann, das ist Ittaqillah. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Beste, was ein Mutmann dir sagen kann. ويفرح كافر بالله فيه ويشقى جاهل بالمجريات وأما الأدعياء فهم غلاة فوالوا كل زنديق وعاتي Und wenn man einem Muslim sagt, اتق الله, wie antwortet ein Mu'min, ein Gläubiger? Ha? اللهم اجعلني من المتقين من الأسد العصورة آتياتي فقولوا للعادي إن تكونوا فرحتم يومكم فغدا سيأتي لدينا ألف ألف ثم ألف من الأسد العصورة آتياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Wir haben voriges Mal, wie ihr wisst, barakallahu fikum, begonnen, die Aussagen von Abu Bakr radiallahu anhu, dem Besten dieser Umma, nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wir haben begonnen, seine Aussagen zu zitieren, inshallah ta'ala. Warum? Abu Bakr, wie ihr wisst, ist der Beste in dieser Ummah nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, Khalifatu Rasulullah, der Beste von allen Menschen. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Adinu Nasiha, diese Religion ist Nasiha, ist Ratschlag. Wenn wir diese Ratschläge, diese Nasiha von Abu Bakr, wenn wir sie von Abu Bakr nicht nehmen, wer ist dann derjenige, der uns einen guten Ratschlag geben könnte? Wallahi niemand. Ja? Barakallahu fikum. Und wie wir letztens sagten, diese Aussagen von Abu Bakr, es handelt sich meistens um Khutab, um Predigten, die er, radiallahu anhu, seinerzeit den Mu'minin gehalten hat. Aywa. Der nächste Punkt oder die nächste Sache, da sind wir stehen geblieben, barakallahu fikum, und ich werde heute nicht lange reden, wir werden nur diese eine Sache erwähnen, nur diese eine Khutbah von Abu Bakr werden wir erwähnen, inshallah ta'ala, dann werden wir, weil es ist heiß, wir haben gegessen und Ich habe Angst, dass jemand nicht also den Faden verliert und er ist nur mit seinem Körper hier und sein Geist ist weg. Alles? Und dann werden wir auch inshallah ta'ala gucken, dass wir ein bisschen Zeit für Fragen lassen, inshallah ta'ala, weil wir haben letztens gesagt, sollten wir ein paar Minuten lassen für solche Fragen, inshallah ta'ala. Weil nach dem Vortrag kommt keiner mehr zu mir und stellt mir eine Frage. Stell die Frage vor allen Brüdern. Dann müssen die anderen Brüder nicht fragen, falls sie das gleiche fragen wollten. Oder wenn du dich zum Beispiel schämst, es ist eine wie sagt man das, private Angelegenheit, oder kannst du sie aufschreiben, inshallah ta'ala, und wir lesen sie, also anonym. Ja? Niemand weiß, dass es sich um dich handelt. Dich. Allah, barakallahu fikum. Aywa. Lamma hadara Abu Bakr al-Maut da'a Umar radiyallahu anhuma faqala lah: "Ittaqi Allah ya Umar." Als Abu Bakr radiyallahu anhu, als ihm der Tod kam, ja? Er wurde krank, halas. Der Tod kommt. Er hat Umar radiyallahu anhu gerufen, weil wie auch Abu Bakr wusste, dass Umar radiyallahu anhu der beste von der Umma ist nach ihm. Ja, nach Abu Bakr ist der beste Umar radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu hat ihn zu sich geholt, weil er wird der nächste Khalifa sein, der Emir, Emirul Mu'minin, der Führer aller Muslime. Und er wollte diese letzten Momente, er wollte sie nützen, ja, um Umar einige gute Ratschläge zu geben. Ja. Subhanallah. Zum Beispiel, wenn jemand von uns krank wird und das war's, er weiß schon, der Arzt hat gesagt, Allahs Tier sind noch 2-3 Tage geblieben und sowas. Die meisten Menschen, was machen sie? Sie sitzen mit ihrer Familie, versuchen zu erleben, was sie schon immer erleben wollten, Bungee Jumping zum Beispiel oder was weiß ich, irgendwas. Ja? Abu Bakr radiallahu anhu denkt nur an die Umma und ruft Umar radiallahu anhu. Es geht um die Umma. Er ist der Führer der Umma. Er ruft ihn, um mit ihm ein Wörtchen zu reden. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Er hätte sagen können, halas, ich will mit niemandem was wissen, was zu tun haben. Ich will mit meiner Familie die letzten Momente verbringen. Was heißt da die letzten Momente, Allahu Akbar? Jetzt beginnt es erst richtig. Abu Bakr radiallahu anhu kehrt zurück. Zu wem? Ja? Zu seinem Herrn, tabarak wa ta'ala, und zu seinem besten Freund, den er hatte. Halas. Nicht nur sein bester Freund, sondern derjenige, den sich jeder als seinen Freund wünscht. Alayhi salatu wassalam. Ja? Halas. Jetzt beginnt es richtig. Halas. Alhamdulillah, ich habe es hinter mir. Ja? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat mir die Jannah versprochen. Alles. Gibt es da irgendwas zu trauern oder irgendwas zu zweifeln oder nein? Hundertprozentig komme ich ins Paradies. Hundertprozentig komme ich ins Paradies. Der Prophet hat es mir versprochen und der wartet auf mich, alaihi salatu wasalam. Und die Shuhada und die Propheten und so weiter und so weiter. Ja? Er ruft Umar radiallahu anhu, um ihm ein paar Ratschläge zu geben mit Allahs tabarik wa ta'ala. Er sagt zu ihm, ittaqi Allah ya Umar. Fürchte Allah, o Umar. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr wisst, was Furcht bedeutet. Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Allah oder ich fürchte Allah, wisst ihr, was das bedeutet? Er macht, was Allah ihm befehlt. Und er hält sich fern von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Allah, er macht alles, was ihm Allah befohlen hat und der Prophet alaihi salatu wasalam, und er ist weit weg von dem, was Allah verbietet. Das bedeutet, ich habe Angst vor Allah. Ja, Habibi, lass das jetzt mal. Wenn jemand also, wenn du viele Leute sagen, oh, ich habe Angst vor Allah, hör auf zu lügen, du spielst mit Allahs Religion. Wenn wir sagen, Allahs Religion, was ist Allahs Religion in Wirklichkeit? Allahs Gesetze, tabarak wa ta'ala, er hat sie gemacht. Er ist der Gesetzgeber. Ja? Wenn du Angst hast vor Allah, dass er dich bestrafen wird, dann wirst du machen, was er sagt, und du wirst dich fernhalten von dem, was er verboten hat. Aber wenn du sagst, ich habe Angst vor Allah, aber machst ständig Sünden, offensichtliche, offene Sünden, dann bist du ein Lügner, wa ya'zim billah. Und nicht nur das, die beste Wasiya, der beste Rat, den dir jemand geben kann, das ist ittaqillah, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Beste, was ein Mann dir sagen kann. Ja? Und wenn man einem Muslim sagt, ittaqillah, wie antwortet ein Mu'min, ein Gläubiger? Ja? Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Ja? Wenn ich jetzt zu dir sage, ittaqillah, ya Rajul, oh Mann, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, was sagst du? Du sagst, oh Allah, mach mich zu denen, die dich fürchten. Mach mich zu den Muttaqin. Lass mich zu dieser Gruppe gehören, die dich fürchten, die Angst vor dir haben. Aber ein Munafik, wenn du ihm sagst, ittaqillah, fürchte Allah, er sagt, was ist? Fürchte du Allah. Viele Munafikin sagen das. Du sagst ihm, Hast du keine Angst vor Allah? Er sagt, warum sollte ich Angst haben? Du sollst Angst haben. So antworten Munafikin und Juhal. Aber ein Mu'min sagt, oh Allah, mach mich zu den Muttaqin, zu den Gottesfürchtigen, subhanallah. Ja? Harun al-Rashid war mit seiner Armee auf der Straße. Und Omar ibn Abdulaziz, nicht Harun al-Rashid. Und irgendeiner, ein Jude, hat ihm gesagt, Ittaqillah, ja Khalifa, fürchte Allah, du Herrscher der Muslime. Was hat er gemacht? Er ist vom Pferd runtergestiegen und hat Sajda gemacht. Ja? Subhanallah. Und die Armee sagen zu ihm, was ist los? Wenn du willst, wir zerstückeln ihn, subhanallah. Der soll dir so etwas sagen. Was? Der sagt, nein, wallah, ich wollte nicht zu diesen Mutakabirin sein. Diese hochmütigen Tawakhid. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Und wenn man ihn sagt, اتَّقِ اللَّهَ, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Leute von diesen Tawakhid und von diesen hochnäsigen, arroganten Sünder, wenn man ihn sagt, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Wenn man ihn sagt, fürchte Allah, sein Stolz und seine Arroganz tut ihn, wie sagt man das? Überdecken, ja, dreht durch. Du sagst mir, ich soll Angst vor Allah haben, ich soll Allah fürchten. Und er wird sofort hochnäsig und hochmütig, bei Yasinillah. Ja? Abu Bakr radiallahu anhu sagt zu Omar, ja Omar, ittaqillah. وَأَعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ أَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِالْلَّيْلِ وَأَمَلًا بِالْلَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ. Und wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir Taten vorgeschrieben, die du am Tag verrichten musst. In der Nacht nimmt er sie von dir nicht an. Und Allah hat dir Taten in der Nacht vorgeschrieben. Am Tag nimmt er sie von dir nicht an. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Es gibt Taten, Allah hat uns damit verpflichtet, dass wir sie tagsüber machen. Wenn wir diese Taten für am Abend verschieben, Allah wird sie nicht annehmen. Es gibt Taten, die wir in der Nacht machen. Wenn wir sie verschieben, dass wir sie tagsüber machen, Allah wird sie nicht von uns annehmen. Ja? Du kannst jetzt nicht kommen, Dhuhr zum Beispiel, Mittagsgebet. Du kommst von der Arbeit und betest am Abend diese Arbeit, das Gebet am Abend. Sagst, ja, Hodja hat mir gegeben Fetwa, ich darf meine Dhuhr und Asr darf ich am Abend beten zusammen, weil ich arbeite. Nein, wallah, Allah nimmt das nicht an. Allah will von dir, dass du Mittagsgebet zu Mittag betest. Und Nachmittagsgebet zu Nachmittag. Du kannst das nicht irgendwann mal am... Ja? Allah hat dich verpflichtet, dass du Fajr in der Nacht betest. Das Frühgebet, das ist ja noch Nacht, es ist dunkel, wenn du Frühgebet betest, es ist Nacht. Ja? Allah will nicht, dass du Frühgebet irgendwann zu Mittag betest. Ja? Die Taten sind präzise erklärt. Wie und wann. Alle islamischen Taten, Verpflichtungen sind erklärt, wie, die Art, wie macht man die Tat und wann macht man sie. Ja? Zum Beispiel, es gibt eine Frage, die fragen die Schuyuch, Im Ramadan, im Monat Ramadan, sind die Taten mehr wert als sonst. Weil es ist ein heiliger Monat und da fastet man und so weiter. Sagen wir richtig. Ja? Jemand versteht das falsch. Die Taten sind mehr wert im Ramadan. Versteht diese Tatsache falsch und sagt, halas, dann werde ich Zakat im Ramadan zahlen. Okay, dieses Jahr, wann ist Zakat wajib? Zakat ist wajib, wenn du eine bestimmte Menge hast, ein ganzes Jahr lang. Ja? Du hast jetzt 5.000 Euro, 12 Monate lang gehabt. Okay? Du hast 5.000 Euro am 1. Mai. 5.000 Euro hast du am 1. Mai auf die Seite gelegt. Und diese 5.000 Euro, die greifst du nicht an. Du hast doch anderes Geld, aber das gibst du aus und dann kommt es von und dann, aber diese 5.000 rührst du nicht an, am 1. Mai 2012. Am 1. Mai 2013 ist es wajib, dass du 2,5% von diesen 5.000 Euro zahlst, Zakat. Du musst es machen und du darfst nicht bis Ramadan, dass du sagst, ja, im Ramadan sind, ja, dann sind die Taten mehr wert. Nein, dann sind die Taten mehr Sünde. Ja? Allah hat dich verpflichtet, wenn ein Jahr ist, zahlst du Zakat. Halas. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ja? Zu dieser Zeit musst du sie zahlen. Im Ramadan, du musst sie sowieso zahlen. Ja? Aber du hast eine große Sünde. Das nennt man eine große Sünde, für die du Tauba machen musst. dass du sagst, oh Allah, ich bitte dich, vergib mir, dass ich nicht am 1. Mai diese Zakat gezahlt habe, sondern ich habe sie gezahlt im Ramadan. Ich wollte, dass ich mehr Belohnung habe. Nein, du bekommst nicht mehr Belohnung, du bekommst mehr Sünde, weil du hättest sie am 1. Mai zahlen müssen. Verstehst du diese Sache? Hajj, kannst du Hajj irgendwann einmal, wann du willst? Kannst du fasten in der Nacht? Ja? Nein, kannst du nicht. Fasten tut man am Tag. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist eine Regel im Fiqh. Wenn man sie versteht, versteht man viele Sachen im Islam. Wie verrichtet man eine Ibadah? Zum Beispiel das Gebet. Was sagt der Prophet? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ja? Betet so, wie ihr mich gesehen habt, dass ich gebetet habe. So wie ich gebetet habe, betet ihr. Wallahi ladim. Ich wollte etwas sagen, aber ich sage es lieber nicht. Weil dann wäre es vielleicht Ria. Vergiss es, Barakallahu fikum. Der Professor sagt, betet so, wie er mich gesehen hat, dass ich gebetet habe. Nicht irgendwie, sondern so wie du, der Prophet hat so und so und so, so musst du beten. Wann? Ha? Wann du willst? Nein. Wann Allah subhanahu wa ta'ala dich verpflichtet hat. Und das ist mit allen Taten so. Abu Bakr radiallahu will Omar auf etwas aufmerksam machen. Ja? Auf etwas, was, dass die Sachen ganz präzise sind. Er kann jetzt nicht irgendwas, ja, jetzt müssen wir zuerst da, nein, nein, nein, sondern die wichtigsten Sachen. Wa innahu, dann sagt Abu Bakr, wa innahu la yuqbalu nafila hatta tuaddi al-farida. Und die freiwilligen Ibadat werden nicht angenommen, bis du nicht die Pflicht-Ibadat, die Faraid, bis du die nicht erfüllt hast. Ja? Was diese Regel im Fiqh, die Ulema aus dieser Aussage von Abu Bakr radiallahu anhu gezogen haben. Eine Regel, das nennt man was? Fiqhul Awlawiyat. Ja? Die wichtigen Sachen oder die wichtigeren Sachen, dass man die versteht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was ist wichtiger? Ganz besonders für Omar, er wird jetzt Khalifa, er wird islamischer Herrscher. Was ist für ihn das Wichtigste? Was ist das Wichtigste jetzt? Dass wir eine Koranschule öffnen? Oder dass wir das machen oder das? Das Allerwichtigste. Und dann immer so. Weil wenn du da irgendeine Kleinigkeit da machst und große Sachen vernachlässigst, diese Sache nimmt Allah nicht an. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jetzt zum Beispiel, jetzt ist Iqama. Du betest Sunnah. Du hast gerade begonnen. Bismillah, betest Sunnah. Auf einmal du hörst Iqama und die Leute stellen sich in Reihen auf. Ha? Deine Sunnah, das ist nichts. Weil da ist jetzt Farida, du wirst gerufen. Qad qamat is-salah. Was bedeutet Qad qamat is-salah? Das Gebet wurde schon aufgestellt. Die Leute stehen schon, wollen beten. Pflichtgebet. Was machst du? Betest du freiwilliges Gebet oder Pflichtgebet? Du verlässt sofort, ohne Salam. Gehst einfach und stellst dich und betest Pflichtgebet. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Oder es ist Ramadan. Und du sagst, ja, heute ist Montag, normalerweise faste ich montags. Ich habe nie, dass ich heute Sunna faste. Aber es ist Ramadan. Wenn du Sunna fastet, wird Allah das nicht annehmen. Du musst die nie haben, dass du heute Farida fastest. Denn Pflichttag, weil es ist Ramadan. Sunna gibt es hier jetzt nicht mehr. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Nehmen wir an, zum Beispiel jetzt einige arabische Länder, ja, Saudi-Arabien oder Ägypten. Oder. Sobald ein Herrscher an die Macht kommt, an was schaut er? Ja? Was sind seine Awlawiyat? Was sind seine, die wichtigsten Sachen im Staat, was er machen muss? Ja? Gesetz aufstellen, dies, das, Tourismus, dass das nicht kaputt geht, wir müssen darauf achten, unsere Friedensverträge mit den Kuffar und hin und her und hin und her. Anstatt dass er was macht, dass er Allahs Religion zuerst in Tat umsetzt. Ja? Dass er Allahs Gesetz in Tat umsetzt. Und dann schauen wir weiter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber die Leute sagen, wenn wir das tun würden, ja, würden sie uns sofort kaputt machen. Sollen sie sich doch kaputt machen. Weil wenn du irgendwas anderes machst, was nicht Pflicht ist, etwas, was weniger Pflicht ist, sagen wir mal, ja, wird das nicht akzeptiert, was du gemacht hast. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wallahi. Zum Beispiel, jemand hat Pflicht-Hajj gemacht. Pflicht-Hajj hast du gemacht. Okay? Was ist jetzt wichtiger, dass du noch einmal Hajj machst? Nafila, freiwilliger Hajj. Du warst schon einmal Hajj, jetzt willst du zweite, dritte, fünfte Mal Hajj gehen. Was ist wichtiger, dieses Geld für Hajj? Dass du es für Hajj ausgibst oder für Fukara, die nichts zu essen haben, dass du es denen gibst? Arme Muslime, die haben nichts zu essen. Gehst du Hajj oder gibst du dieses Geld armen Muslimen, die nichts zu essen haben? Du gibst dieses Geld den armen Muslimen, weil das ist Pflicht und das zweite ist Sunna. Ja? Okay? Gibst du das Geld in den Dschihad oder machst du Hajj? Du gibst das Geld in den Dschihad und machst nicht ein zweites Mal Hajj. Außer Allahumma, du hast genug Geld für beides. Dann machst du beides. Ja? Du hast Sadaqa. Ja? Du hast so viel Geld, dass du deiner Familie Essen kaufst oder dass du einer anderen Familie Essen kaufst. Du hast nicht für beide Familien. Deine eigene Familie oder eine andere Familie. Wen musst du zuerst kaufen? Deine Familie. Verstehst du mich? Ja? Du musst deine Familie zuerst Essen kaufen. Wenn etwas übrig bleibt, kaufst du einen anderen. Aber wenn es kein Geld gibt, entweder das oder das. Man kann nicht teilen. Du hast 50 Euro. Entweder für deine Familie oder für eine andere. Und deine Familie bleibt ohne Essen. Was ist mehr Wajib? Wajib ist deine Familie zuerst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Diese Sache muss man verstehen. Ich habe den Brüdern gesagt, inshallah ta'ala, wir werden einen Vortrag extra darüber machen, dass wir diese, was ist wichtiger, das oder das, das oder das, das oder das, dass wir das circa, weil viele Leute verstehen diese Sache nicht. Viele Leute verstehen diese Sache nicht. Er macht das, er macht das, er macht das. Irgendwelche freiwilligen Ibadat, ja? Nawafil. Aber er vernachlässigt Pflichten. Andere, die er verpflichtet ist, zum Beispiel, subhanallah. Viele Leute zum Beispiel, sie gehen durus, machen Vorträge. Er geht und lernt Vorträge zum Beispiel über die Erbschaft im Islam. Wer wie viel bekommt. Vater ist gestorben, hat hinter sich Tochter und einen Sohn hintergelassen und Oma. Wer bekommt wie viel? Frag ihn. Bruder, er sofort, Doktor, rechnet hier alles aus, hat alles auswendig gelernt nach Mazahib. Mezheb al-Hanafi sagen so, Mezheb al-Shafi sagen so, wird so verteilt, wie viele Prozent bekommt wer? Frag ihn, was ist Tagut? Er ist wie ein Schaf. Was ist wichtiger, dass du hättest du lernen sollen? Hättest du deine Zeit investieren sollen? Im Tawhid lernen oder in Faraid lernen? Ich meine, Mirath, Erbschaft. Ist ja logisch. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen sehen wir bei den Muslimen heute, weil sie genau, gerade diese Regel nicht kennen. Sie diskutieren über Hadithe, die diskutieren über irgendeinen Rawi, irgendeinen Überlieferer. Ja? Dieser Rawi, die Imam Ahmed sagt über ihn, der ist da'if. Die anderen sagen, nein, ist sahih. Von ihm nimmt man Hadithe an. Frag ihn über La ilaha illallah. Und was ist die Bedeutung von La ilaha illallah? Hat keine Ahnung. Frag ihn irgendein Thema, was diese Umma, Bikamiliha, die komplette Umma angeht. Eine wichtige Frage, die ganze Umma angeht. Keine Ahnung. Aber da kennt er sich aus. Ha? Wie viele Hadithe, die da'if sind, gibt es in Sunan Abi Dawud? Was ist ihre Schwäche? Was ist der Grund, dass sie da'if sind? Er kann das perfekt. Fragen über La ilaha illallah oder Jihad fi sabilillah oder Bahnhof kennt sich überhaupt nicht aus. Weil er gerade diese Sache nicht verstanden hat. Awlawiyat. Was ist das Wichtigste, was man zuerst lernt? Und danach, und danach, und danach, und weiter so. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Dann sagt Abu Bakr, وَإِنَّمَا ثَكُلَتْ مَوَازِينُ مَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِبَائِهِمُ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا وَثَقْلِهِ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ لِمِزَانٍ يُدَعَ فِيهِ الْحَقُّ غَدًا أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًا. Ja? Und wahrlich, schwer ist die Waage von demjenigen, dessen Waage Yawm al-Qiyamah schwer ist. Es gibt Leute in dieser Dunya, man kann sagen, er ist schwer. Er ist ein bedeutsamer Mann, ein wichtiger Mann, ein starker Mann, ein mächtiger Mann, ein schwerer Mann, körperlich, finanziell, er ist. Ja? Aber wirklich schwer ist nur derjenige, dessen Waage Yawm al-Qiyamah schwer ist. Und wie wird die Waage Yawm al-Qiyamah schwer? Bittibaihimul Haq, indem sie der Wahrheit gefolgt sind. Derjenige, der die Wahrheit folgt, Yawmul Qiyamah, wird seine Waage schwer. Auch wenn er in dieser Dunya ein Nichts war. Keiner kennt ihn, er hat keine Position, hat hinter sich keinen starken Stamm, wenn jemand ihn angreift, die ihn verteidigen. Er ist ein Miskin, ein Majhul, ein unbekannter Ghalib, ja? Wenn er jemanden um etwas bittet, sie sagen ihm, zieh Leine, verschwinde, zieh, schleich dich. Ja? Wenn er sich für jemanden einsetzen will, das wird nicht akzeptiert. Er ist ein, ja? Aber durch sein Befolgen der Wahrheit, Yom Al-Qiyama wird seine Waage schwer sein. Und dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, وَحَقَ لِمِزَانٍ يُدَى فِيهِ الْحَقُّ غَدًا. Und wahrlich, es ist Pflicht der Waage. Die Waage ist dazu verpflichtet, dass sie schwer wird, wenn man in sie Hack reintut. Morgen, Yom Al-Qiyama, dass diese Waage ziemlich schwer wiegt. Das, was gewogen wird, sind deine Taten. Wir haben über diese Sache geredet in Aqida, für die Brüder, die sich erinnern, über die Waage Yom Al-Qiyama, dieser Misan, wo die guten und schlechten Taten gewogen werden. Wir haben das detailliert erwähnt. Ja? Und was die islamischen Gelehrten sagen. Manche Ulema sagen, ihre Taten werden gewogen. Manche Ulema sagen, die Bücher der Taten. Ja? Die Bücher der Taten werden gewogen. Manche Ulema sagen, die Menschen werden selbst gewogen. Ja? Aber das, was die richtige Meinung ist, was? Die Taten werden gewogen. Das, was du machst, das bist du. Deine Taten werden für dich oder gegen dich sprechen. Halas, barakallahu fikum. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Und wahrlich, die Waage oder die Masse, wie nennt man das? Gewicht wird leicht sein, ist leicht von demjenigen, dessen Gewicht Yom Al-Qiyama leicht sein wird. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Das Erste, was wir vorhin erwähnt haben. Er mag ein mächtiger Mann sein, ja? Aber Yom Al-Qiyama wird er nichts wert sein. Eine Fliege wird mehr wert sein als er. In dieser Dunya war er ein mächtiger Mann. Yom Al-Qiyama wird er nichts sein. بِتِبَائِهِمُ الْبَاطِلْ فِي دُنْيَا. Weil sie dem Batil sind sie gefolgt in dieser Dunya. Wie viele Herrscher und Tyrannen und mächtige, reiche Männer in dieser Dunya, sie werden Yom Al-Qiyama nichts haben. Ja? Warum? Weil sie dem Batil gefolgt sind. La haula wa la quwwata illa billah. Wa hafathu alayhim. Dieser Batil hat sie so leicht gemacht, hat sie zerstört. Wa haqqa li mizanin yuda fihi al-batil ghadan an yakuna hafifan. Und die Waage ist verpflichtet, Yom Al-Qiyama morgen, ja? Wenn Yom Al-Qiyama morgen inshallah ta'ala passiert, die Waage wird verpflichtet sein, ganz leicht zu sein. Ja, für denjenigen, oder wenn man den Batil in sie reintut. Wenn du Hak gefolgt bist, wird deine Waage Yom Al-Qiyama schwer sein. Omar, du bist jetzt Khalifa, halas. Aber du sollst wissen, Yom Al-Qiyama werden nur deine Taten dir helfen. Deine Taten. Wenn du Hak gefolgt bist, wird deine Waage schwer sein. Wenn du Batil gefolgt bist, wallahi, wenn man Batil in die Waage gibt, bleibt nichts anderes außer Jahannam wa iyazan billah. Deswegen in dieser Dunya, wer dem Hak folgt, seine Waage wird schwer sein. Wer dem Batil folgt, was wird mit seiner Waage Yom Al-Qiyama sein? Nichts wird dort sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Abu Bakr, wa inna Allah ta'ala dhakara ahla al-jannah. فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لا أخاف أن لا ألحق بهم. الله سبحانه وتعالى hat die Bewohner des Paradieses oder die Bewohner der Jannah erwähnt, und er hat sie auf die schönste Art und Weise erwähnt, oder besser gesagt, Allah سبحانه وتعالى erwähnt die Bewohner der Jannah, des Paradieses. Wie erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala sie? Mit ihren besten Taten. Wenn Allah über die Leute in Jannah spricht, er erwähnt ihre schönsten Taten, ihre schönsten Eigenschaften. Aber die Sünden, die sie gemacht haben in Dunya, sie werden überhaupt nicht erwähnt. Ja? Sie werden nicht vergessen, Allah vergisst nichts. Aber Allah wirft sie in Vergessenheit. Sie werden gelöscht. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie nennt Allah subhanahu wa ta'ala die Leute von Paradies? As-Sadiqin. As-Salihin, As-Sajidin. Wie nennt sie Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Mujahidin, Al-Shuhada. Wie nennt sie? Mit den schönsten Eigenschaften. Nennt Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mukhlisin. Ja? Erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Bewohner vom Paradies. Und dass Allah ihre Sünden alle verzeihen wird. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, wenn ich mich an sie erinnere, wenn ich an die Bewohner vom Paradies denke, dann habe ich sofort Angst, dass ich nicht mit ihnen sein werde. Wenn ich mich erinnere an die Bewohner vom Paradies, dann habe ich sofort Angst, dass ich nicht mit ihnen sein werde. Wo wirst du dann sein, wenn du nicht mit den Bewohnern vom Paradies sein wirst? Gibt es etwas Drittes? Oder gibt es nur zwei Sachen? Ja? Nur zwei. Etwas Drittes gibt es nicht. Jemand will kommen und sagen, okay, was ist mit Ashabul Araf? Die werden in der Mitte sein. Das wird nur am Anfang sein. Für einen kurzen Moment, dann kommen sie ins Paradies. Die werden ja nicht ewig dazwischen irgendwo auf einer Mauer sitzen. Oder? Ja? Abu Bakr, wenn er über die Bewohner von Jannah liest oder hört, er hat sofort Angst, dass er nicht mit ihnen sein wird. Was ist mit uns, wenn wir über die Bewohner vom Paradies? Wir haben so große Hoffnung, dass wir mit ihnen sind. Inshallah, inshallah, wir werden inshallah. Aber Abu Bakr hat Angst, dass er nicht mit den Bewohnern der Jannah sein wird. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa inna Allah ta'ala dhakara ahla an-nar. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch die Bewohner vom Feuer, vom Jahannam erwähnt. Fadhakarahum bi aswa'i a'malihim. Und er hat sie mit ihren schlechtesten Taten erwähnt. Mit ihren schlechtesten Taten hat Allah subhanahu wa ta'ala die Bewohner von Jahannam beschrieben. Wie beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Kafirin und die Munafikin und die Mushrikin und die Juden und die Nasara und so weiter und so weiter? Mit ihren schlimmsten Eigenschaften. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَهُمْ. Aber ihre guten Taten hat er ihnen zurückgegeben. Zurück. Zum Beispiel, du kommst mit irgendwas. Zum Beispiel, irgendeine Person. Du willst dir etwas schenken. Du willst dir deinen Respekt oder deine Liebe auf diese Art und Weise zeigen. Und du kommst und gibst ihn und er nimmt das und wirft es dir so ins Gesicht. Verzieh dich. Was ist das für eine Erniedrigung? Das wird mit den Kafirin sein. Ein Kafir. Gibt es Kuffar heute, die tun gute Sachen? Es gibt Kuffar, die tun gute Sachen. Die helfen armen Leuten. Sie machen humanitäre Sachen. Die Yom und Kiyama, diese schönen Taten, alles wird ihnen ins Gesicht zurückgeworfen. Nichts wird ihnen angenommen, weil sie Kafirin waren. Die Bewohner von Jahannam. Subhanallah. Allah wird sie mit ihren hässlichsten Eigenschaften erwähnen und wird ihnen alle ihre guten Taten zurückgeben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Mushrikin und über ihre Taten? Wenn jemand kommt und sagt, ja, den Kuffar nützen ihre guten Taten. Nein, Allah, sie nützen nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَقَدِمْنَا إِلَى مَا أَمِلُوا مِنْ أَمَلٍ فَجَعَلْنَهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden ihren guten Taten oder das, was sie getan haben und geglaubt haben, sie werden von Allah dafür belohnt werden. Wir werden vortreten. فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden sie wie zerstreuten Staub zerstreuen. Sie werden verschwinden. Weg. Nix. Aber was ist geblieben? Deine schlechten Taten, für die du in Jahannam kommst und nie wieder rauskommst. وَيَعْزَمْ بِاللَّهِ. Aywa. فَإِذَا ذَكَرْتُهُمْ إِنِّي لَأَرْجُوا أَلَّا أَكُونَ مَعْهُمْ مَا هَوْلَاي. Abu Bakr sagt, und wenn ich mich an die erinnere, an die Bewohner von Jahannam, ich hoffe sehr, dass ich nicht mit ihnen sein werde. Ich hoffe, dass ich nicht mit ihnen sein werde. Aber wie ist es mit uns? Wir haben Angst, dass wir nicht mit ihnen sind. Weil wir wissen, gute Taten oder allgemein, wenn wir sagen, eine gute Tat, was ist eine gute Tat? Eine gute Tat ist, dass du das machst, was Allah dir befiehlt, oder dass du dich fernhältst von dem, was Allah verboten hat. Das ist auch eine gute Tat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist doch eine gute Tat. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja nicht befohlen, der Prophet s.a.w. hat freiwilliges Fasten gefastet. Allah hat dir befohlen, dass du Ramadan fastest, alles, so ist es leichter. Du fastest Ramadan für Allah subhanahu wa ta'ala. Du bekommst Belohnung dafür. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat ja Alkohol verboten. Alkohol gibt es überall, aber du willst es nicht trinken. Warum? Aus einem einzigen Grund. Sollte es irgendeinen anderen Grund geben, wird Allah trotzdem dich bestrafen. Warum? Weil du machst es nicht für ihn. Du verlässt Alkohol, warum? Es ist da, du kannst es überall. Geh in Billa, kauf. So viel du willst. Literweise. Aber du machst es nicht. Warum? Weil Allah es verboten hat. Das ist eine gute Tat. Wenn du willst nicht trinken, Papa hat verboten. ich bin 16. Erst aber 18 darf man Alkohol kaufen. Ich will nicht das Gesetz brechen. Bist du sowieso ein Kafir? Ja, Zambillah. Okay, vielleicht nicht, aber das ist eine Eigenschaft von Kuffar. Das ist eine bessere Ausdrucksweise. Alkohol ist schädlich und ich bin Sportler. Du hast keine Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Alkohol ist sehr schädlich für meinen Körper und ich bin Leistungssportler. Du hast keine Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du machst es nicht für Allah. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Eine Freundin, die liebt dich sehr und du liebst sie auch. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, du hast erfahren, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet solche Beziehungen, außereheliche Beziehungen. Ja? Was sagst du? Du sagst, für Allah subhanahu wa ta'ala werde ich jeden Kontakt abbrechen. Für Allah subhanahu wa ta'ala, nicht wegen irgendwas, für Allah. Dann hast du eine Belohnung, weil du eine gute Tat gemacht hast. Du tust dich fernhalten von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Aywa. Eine gute Tat ist aufgebaut auf was? Auf drei Sachen. Abu Bakr hat zwei erwähnt. Wenn du eine gute Tat machst, einen Befehl ausführst oder dich von einer Sünde fernhältst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann machst du das wegen was? Wegen drei Gründe. Was ist das? Aufgebaut auf was? Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe zu Allah. Es ist unmöglich, dass du sagst, ich liebe Allah, aber du machst nicht, was er dir befehlt. Du sagst, ich liebe Allah, du machst aber das Gegenteil, was er dir befohlen hat, verboten hat. Er verbietet dir etwas, du machst es. Er befehlt dir etwas, du machst es nicht. Dann liebst du ihn nicht. Du lügst. Liebe. Ja? Weil, wenn Allah dir etwas befehlt, du machst es, weil du ihn liebst. Okay? Wenn Allah etwas verbietet, du tust dich fernhalten, weil du ihn liebst, subhanahu wa ta'ala. Du hältst dich fern von dieser Sünde, weil du Allah liebst, subhanallah. Aber das ist nicht die einzige Sache. Wenn das die einzige Sache wäre, dann bist du ein Kafir. Zwei Sachen fehlen dir. Wenn du alles nur aus Liebe machst, nur aus Liebe, dann bist du ein Sindik. Wie die extremen Sufis. Ein Sindik. Ein Religionsbrecher. Religionszerstörer. Ein Ungläubiger. Zweite Sache ist... Angst. Wieso machst du das, was Allah dir befehlt? Aus Angst von ihm. Weil wenn du glaubst, Allah ist Jabbar, Al-Shadid, Al-Qawi, Al-Aziz, der Starke, der Mächtige, der streng bestraft, der Barak wa ta'ala. Wieso machst du es? Weil er streng bestraft. Ich habe Angst vor ihm. Ich mache es. Der Barak wa ta'ala. Oder, wenn ich es nicht mache, wird Allah subhanahu wa ta'ala mich bestrafen. Das gleiche ist auch mit einer Sünde. Wenn du eine Sünde machst, absichtlich, dann besteht die große Gefahr, dass Allah dich dafür bestrafen wird. Und du hast Angst vor Allahs Strafe, weil du kennst Allah sehr gut. Nicht aus irgendwelchen Mythologien oder irgendwelchen Geschichten. Aus Koran, Allahs Wort, das heilige Wort. Jeder Buchstabe ist Hak. Allah beschreibt sich selbst, der Barak wa ta'ala, im Koran. Und der Prophet, alaihi salatu wasalam, beschreibt ihn, Azza wa Jal, und seine gewaltige Strafe, die er vorbereitet hat für Kuffar und für Fasikin. Und all das weißt du. Deswegen, wenn du eine gute Tat machst, du machst sie, weil du Angst hast vor Allah. Und wenn du dich von einer Sünde fernhältst, dann machst du es, weil du Angst hast vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Und die dritte Sache ist Hoffnung. Du hoffst auf Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt, du hast Fehler gemacht. Alle Menschen machen Fehler. Aber du verlierst nicht deine Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeihen wird. Weil er liebt es zu verzeihen. Und auf Allahs Thron, der Baraka wa ta'ala, steht, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Meine Gnade hat meinen Zorn übertroffen. Meine Gnade und Erbarmen ist viel größer als mein Zorn, meine Bestrafung. Subhanallah, meine Wut. Allah kann sehr wütend werden. Und Yawmul Qiyamah wird wann passieren? Wenn Allah ganz, ganz gewaltig, der Barak wa ta'ala, wütend wird. So wie es ihm gebührt, dem Herrscher des Himmels und der Erde. Aywa. Wenn er ganz, ganz streng böse wird, der Barak wa ta'ala, dann wird Yawmul Qiyamah passieren. Und die etwas Gutes vorbereitet haben, das Gute erwartet sie. Und die etwas Böses vorbereitet haben, wallahi, sie werden sich nicht retten können. Und ich bitte Allah, Tabarak wa ta'ala, dass er uns rettet an dem Tag, an dem es keine Rettung gibt, außer seine Rettung. Azzawajal. Und diese Rettung erreicht man jetzt. Diese Rettung kannst du jetzt erlangen. Jetzt. In dieser Dunya. Wenn du stirbst, gibt es keine Rettung mehr für dich. Was du vorbereitet hast und in einem Rucksack der Akhirah mitgenommen hast, das wird auf dich dort warten. Wenn du mit einem leeren Rucksack ankommst, frag mal diese ganzen Alpinisten. Ja, ein Alpinist zieht sich Parkschuhe, ein T-Shirt und geht in den Alpen wandern. Kommt er wieder zurück? Na, Wallah, er kommt nicht zurück. Sondern er hat einen ganz gewaltigen Rucksack, 1 Meter groß. Da drinnen Stiefeln, Zelte, Schlafsack, was weiß ich, irgendwelche besondere Ausrüstung. Ja? Du brauchst dann auch eine besondere Ausrüstung für diese Reise. Weil wenn du mit leeren Taschen dich auf einen Weg begibst, Allahumma stan wa yazan billah. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Reja, Hoffnung. Du hast deine Sünde begangen, du hast Fehler gemacht, aber die Hoffnung in Allah subhanahu wa ta'ala, du kennst Allah subhanahu wa ta'ala, wie er ist. Er bestraft gewaltig, ja? Diejenigen, die es verdient haben. Aber derjenige, der möchte, dass Allah ihn sauber macht, derjenige, der möchte, dass Allah ihn verzeiht, ja? Allah verzeiht ihm sofort. Und du verlierst nicht in Hoffnung, weil nur die Kuffar verlieren Hoffnung in Allah. Erste Sache, du hoffst, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir deine guten Taten annehmen. Alles, was du machst das nicht umsonst. Und du hoffst, dass du Yawmul Qiyamah in Jannah kommst. Und du hoffst in Allah, hast große Hoffnung und verlierst diese Hoffnung niemals, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich ganz weit, weit weg entfernen wird, Yawmul Qiyamah, von den Kafirin. Ja? Wegen diesen drei Sachen, Liebe zu Allah und Angst vor Allah und Hoffnung in Allah, wegen diesen drei Sachen, tust du Gutes, gute Taten, und diese guten Taten sind entweder, dass du das machst, was Allah dir befällt und sein Prophet, alaihissalatu wassalam, und du hältst dich fern von dem, was Allah verboten hat und sein Prophet, alaihissalatu wassalam. Das ist die Aqidah von Ahl Sunnah wa Jamaah. Das ist bezüglich der Taten. Wenn jemand nur Angst hat vor Allah, er hat keine Liebe zu Allah und auch keine Hoffnung, was wird aus ihm früher oder später? Khawarij. Ein Extremist. Das wird Khawarij sein. Derjenige, der nur aus Hoffnung macht, Hoffnung, Hoffnung, ich hoffe, es wird inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. Ja? Was wird aus wegen dieser Reja, wenn die Reja alles andere übersteigt? Er wird ein Murjia. Ja? Und derjenige, der sagt, Liebe, Liebe, hat keine Angst vor Gott. Wie die Christen sagen, wir haben keine Angst vor Gott. Du brauchst nicht Angst haben vor Gott. Gott ist Liebe. Was wird aus ihm? Aus ihm wird ein Nasrani, ein Christ oder ein Sufi, das ist das Gleiche. Aywa, wa yazan billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Und dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu: Aywa, liyakun al-abdu ragiben rahiben, und der Diener Allahs, er soll Ragiben und Rahiben sein. Er soll immer in Hoffnung an Allah haben, Hoffnung, und immer das Gute von Allah subhanahu wa ta'ala erwarten, einerseits, und andererseits soll auch Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und respektieren. Ehrfurcht muss da sein vor Allah. Aber auf der anderen Seite, du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir niemals Unrecht tun würde. Wenn Allah dich morgen bestraft, wa yazim billah, a'udhu billah min dhalik. Wenn Allah dich morgen bestraft, dann wird das was sein? Ungerecht? Wird Allah dich aus Unrecht bestrafen? Wie zum Beispiel die heutigen Richter das machen? Richter, er guckt sich an, ja, ist er tschusch, ja, 10 Jahre Gefängnis, Schluss, aus, das war's. Ja, schau, ja, wie heißt der? Irgend so ein Tschuschenname? Ah, Strafe sofort. Wurscht. So sind die Richter. Aber der einzige Richter, Yawmul Qiyamah, wird Allah subhanahu wa ta'ala sein. Ja? Malikul Mulk, Al-Hakim, Al-Hakim. Er wird niemanden so tun. Wenn du morgen bei Yazan Billah bestraft werden solltest, dann hast du dir das verdient. Allah hat dir nicht so getan. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber Yawmul Qiyamah ist schon zu spät. Halas, du kannst nichts ändern. Wenn du schon etwas ändern möchtest, dann kannst du es jetzt ändern. Ja? Du hast Angst vor Allah, du hast Ehrfurcht vor Allah, Respekt hast du vor ihm. Einerseits und auf der anderen Seite, du weißt, er ist gerecht. Er wird dich niemals bestrafen. Und er liebt es zu verzeihen. Und er wird dir immer verzeihen. Und er wird dich immer recht leiten, wenn du das willst. Und wenn du ihn darum bittest. Wenn du das machst, was er dir befehlt. Und wenn du dich fernhältst von den Sünden, wird es, kann es für dich keinen bösen Ausgang geben. Für dich kann es kein schlechtes Ergebnis kann es sein. Niemals. Wallahi ladim. Derjenige, der Allah gehorcht. Und seinen Propheten. Ja? Kann es kein schlechtes Ergebnis sein? Kannst du dir vor, nehmen wir an, Allah liebt dich. Du weißt jetzt 100% und kommst und sagst, Allah liebt mich. Du, wenn du jemanden liebst, würdest du ihn ins Feuer werfen, dass er verbrennt? Wallahi, wenn du ihn liebst, du würdest das niemals machen. Na? Und du bist überzeugt, wenn du so eine Eigenschaft hast, du als Mensch, als eine Kakerlake, na, ein Nichts, ein großer Walim, der Mensch ist ein großer Walim. Du als dieser große Walim, wenn du jemanden liebst, du weißt, du würdest ihn niemals ins Feuer werfen. Wenn Allah dich liebt, was glaubst du, wird Allah mit dir machen, wenn er dich liebt? Allah subhanahu wa ta'ala mit den schönsten Eigenschaften. Er ist der Schöpfer der Baraka wa ta'ala. Und wir sind die Geschöpfe. Ja? Willst du, dass Allah dich liebt? Wallahi, du kannst es erreichen, dass Allah dich liebt. Allah liebt dich. Du bist Waliullah, Allahs Liebling. Allah beschützt dich. Allah verteidigt dich. Ja? Allah ist auf deiner Seite. Deine Feinde sind vor dir schwach. Wie kannst du das erreichen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten alayhi salatu wasalam: Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sag ihnen, O Muhammad, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Dann wird Allah euch lieben. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah wird euch lieben und er wird euch eure Sünden vergeben. Er wird dir deine Sünden verzeihen. Was willst du besser? Du kommst Yawmul Qiyamah, hast keine Sünden. Allah hat dir die Sünden verzeiht, weil er dich liebt. Aber wenn du jemand bist, der Allah liebt, er wird den Propheten s.a.w. befolgen. Und der Prophet s.a.w. an einem Tag sagt bis 100 Mal, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und Aisha sagt zu ihm, Ja, Rasulullah, du machst so viel Istighfar. Allah hat dir alles verziehen. Das, was war oder das, was sein könnte. Ja? Warum soll ich kein dankbarer Diener sein, sagt der Prophet. Dankbarkeit zeigt er. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La yatamanna ala Allah, wa la yukhritu min rahmatihi azza wa jal. Ein echter Diener, wie gesagt, hat Angst und Ehrfurcht auf einer Seite vor Allah subhanahu wa ta'ala und Respekt. Auf der anderen Seite hat er Liebe und Hoffnung. Er hofft auf Allah subhanahu wa ta'ala. La yatamanna ala Allah. Das ist keine betrügerische Hoffnung. Nur so sagt, inshallah wird alles gut. Inshallah wird alles gut. Es wird inshallah nicht alles gut. Wenn du das Gegenteil machst von dem, was Allah dir befehlt. Allah sagt dir, verlass das. Du machst es noch immer. Allah befehlt dir, mach das. Du willst es nicht machen. Inshallah, Allah wird verzeihen. So eine wird Allah nicht verzeihen. So eine wird Allah nicht verzeihen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa in tabu wa aqamu salah wa atu zakah. Nur wenn sie Tauba machen, wenn sie Reue zeigen und das Gebet verrichten und Zakah zahlen, wenn sie sich bessern, ja, den wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen und die wird er recht leiten. Das ist diese, wie nennt man diese falsche Hoffnung? Ja, du kannst so gut Deutsch. Nein. Diese trügerische Hoffnung, dass du dich selbst betrügst, dass du dich selbst anlügst. Ah, inshallah wird alles gut. Inshallah wird alles gut. Das heißt, es wird, verpasst dir selbst eine Giftspritze und sag, inshallah, ich werde überleben. Ja, das wirst du nicht, das machst du nicht. Ja? Oder nimm ein Messer und sag, inshallah, die Hand wird. Und dann werden wir sehen, was passieren wird. Ja? Du schießt dir selbst ins Knie. Und sagst ja, inshallah wird alles gut. Nein, wallah, es wird nicht alles gut sein. Kannst du sagen, halas, inshallah, ich werde ein Haus hier haben, da. Du betrügst dich selbst, Allahu Akbar. Oder nicht? Du musst Land kaufen, dann musst du ein Haus, dann musst du Material kaufen, dann musst du Arbeiter haben, dann musst du arbeiten, richtig in die Hände spucken und schwitzen und. Ja, dann hast du ein Haus. Genau so ist es mit Akhira, Habibi, mit Jannah und Jahannam. Inshallah. Wie gesagt, er darf nicht diese trügerische Hoffnung haben, dass er sich auf Allah verlässt ohne irgendwas zu machen, auf einerseits, und andererseits, er darf nicht die Hoffnung verlieren in Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in ente, dann sagt Abu Bakr zu Umar radiallahu anhu, fa'in ente hafizte wasiyati, fala yakunu ghaibun ahabu ilayke min al-mauti wa huwa atik. Solltest du dir das merken, was ich dir gesagt habe? Ja? Solltest du dir merken, meine Nasiha, meinen Ratschlag, was ich dir gebe? Ja? Es wird kein Ghaib. Was ist ein Ghaib? Wer weiß? Nein, Ghaib ist kein Verlust. Khasara ist Verlust. Ghaib ist abwesend. Ja? Nein, Ghaib ist ein Abwesender. Ja? Gegenteil von anwesend ist hier. Abwesend. Der jetzt nicht momentan hier ist, den nennt man Ghaib. Okay? Abu Bakr sagt zu Umar, solltest du dir meine Worte gut merken, was ich dir gesagt habe, dann wird dein Liebster, Abwesender, der Tod sein. Und er wird ja hundertprozentig kommen. Der Tod ist nicht da, du lebst ja noch. Ha? Wenn du dir das merkst, was ich dir gesagt habe, du wirst den Tod lieben und du wirst es kaum erwarten, ihn zu treffen. Weil du hast dich vorbereitet mit guten Taten. Oder nicht? Du wirst es kaum erwarten, dass der Tod kommt. Es gab Salaf, rahimahumullah ta'ala, die sagten, Wallahi, wenn jetzt der Tod kommen würde, es gäbe nichts, was ich machen könnte. Meine 24 Stunden ist voll, alles. Es gibt nichts, was ich noch dazu machen könnte. Dass ich sage, ich habe nicht Zekah gezahlt, oder ich habe nicht gefastet, oder ich habe nicht Gebet verrichtet, oder ich habe nicht im Dschihad gegen die Kuffar gekämpft, oder ich habe nicht Sadaka gezahlt, oder ich habe nicht nichts. Allahu Akbar. Wenn man uns fragen würde, was hast du? Sogar die Gebete, die wir verrichten, weil wir sie verrichten müssen, wie verrichten wir sie? Hauptsache, ich habe es hinter mir. So sind unsere Gebete. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und uns recht leiten. Amen. Wa in ente, دعت وصيتي فلا يكون غائب ابغض اليك من الموت ولست بمعجزي. Und solltest du vergessen das, was ich dir sage, ja, dann gibt es einen Abwesenden, du wirst ihn am meisten hassen, das ist der Tod. Ja? Wenn du nicht nach dem handelst, was ich dir sage, sondern du wirst dich nur auf diese Dunya konzentrieren und nicht auf die Achire, dann wirst du den Tod am meisten hassen, aber entkommen wirst du ihm nicht. Ja? Wenn du dich auf die Achire konzentrierst und die Dunya vergisst, wirst du den Tod hassen. Du wirst den Tod hassen, aber entkommen wirst du ihm nicht. Subhanallah. Wallahi, wir benehmen uns, barakallahu fikum. Wir hören jeden Tag, gestorben, gestorben. 20 getötet, 20 gestorben. Alter Mann, junger Mann, Kind gestorben. Neugeborenes Mädchen, Mann. Jeden Tag hören wir Leute sterben. Leute verlassen diese Dunya. Aber wir tun so, als ob uns der Tod niemals treffen wird. Wir behaupten das nicht. Wir sagen, wir werden eines Tages sterben. Aber unsere Taten sagen das Gegenteil, subhanallah. Unsere Taten, wir tun so, als ob uns der Tod niemals kommen würde. Wenn du wüsstest, dass du stirbst, der Arzt sagt dir, du stirbst in einem Monat. Oh, was würdest du in diesem einen Monat alles machen? Allahu Akbar. Ich will gar nichts sagen, besser nicht. Ich sage lieber nichts. Viel beten. Allahu Akbar. Ich sage sicherheitshalber nichts. Allahu Akbar. Aber das ist das, wir glauben, wir werden noch. Der Tod wird niemals kommen. Ja? Und wir hassen auch den Tod. Warum? Weil wir wissen nicht, was uns erwartet. Ja? Wenn wir nicht wissen, was uns erwartet, dann ist das die größte Musiba, die es gibt. Ja? Aber wenn wir wissen, was uns erwarten könnte, wegen unseren Taten, nicht besonders positiv, dann ist das inshallah ta'ala ein gutes Zeichen. Deswegen hassen wir den Tod. Wir haben nichts vorbereitet für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben wir Angst vor dem Tod. Wir haben zu viele Sünden, zu wenige gute Taten. Wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, wie die Ärmsten, subhanallah. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Deswegen haben wir Angst vor dem Tod. Aber hätten wir viele gute Taten und hätten wir keine Sünden, dass wir immer Tauber machen und uns immer reinigen, Wallahi, dann hätten wir keine Angst vor dem Tod. Pa šta sam ih barek Allah fikum? Vi vidno sa Allah falasn. Vi vidno sa Allah falasn te barek ve taala. Vi vidno fa Allah subhanahu wa taala alles opfern was wir haben. Unsere Zeit, unser Geld. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu musta'an. Leute, die können nicht einmal in die Moschee kommen, um zu beten. Von denen kann man, was kannst du schon von solchen Leuten erwarten? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir hören hier auf, inshallah, das ist schon Gebetszeit. Ich wollte gar nicht so lange reden, aber ich wollte auch nicht die Sache so lassen, unvollständig. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Zustand zum Besseren wenden. Tabaraka wa ta'ala innahu qadirun ala dhalik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich recht leiten und euch und unsere Familien und alle Muslime. Barakallahu fikum.